Lieber Bob, du musst deinen Husten kurieren. A, indem du döst, B, indem du om sagst, C, indem du schläfst und so weiter. Ich glaube, man hustet, um die Dämonen abzuschrecken. Und wenn das stimmt, ist es besser, still zu sein und zu versuchen, sie hinter deinen Augenlidern zu sehen. Und wenn es dir gelingt, solltest du zu ihnen sagen, oh, ihr seid absolut furchtbar und schrecklich. Ich freue mich, dass ihr so hässlich und interessant seid. Kommt ein wenig näher, damit ich euch berühren kann. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Aber ihr seid so schrecklich, so schön. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Lasst mich 1 Million Meilen fallen oder verschlingt mich. Ich habe euch wirklich lieb. Aber zuvor musst du sicher gehen, dass du fest im Bett liegst und dass jemand dich aufheben wird, wenn du herausrollst und auf den Boden triffst. Du kannst es nicht tun, wenn du betrunken bist und vor Autos oder Kamele läufst. Noch nicht einmal, wenn du in einem Hochbett auf einem Steinboden schläfst. Wenn du irgendwo anders bist und nicht sicher unter Freunden, ist es besser zu husten, als die Dämonen zu versuchen. Natürlich, wenn du zulässt, dass sie dich aus dem Fenster werfen, mag der Husten vorbei sein. Aber du würdest dir den Arm oder das Bein oder etwas anderes brechen, was schlimmer wäre, als zu husten. Ich bin überrascht, dass ich all das so gut weiß und doch früher meinen Husten in deinen Aufführungen nicht stoppen konnte und hinter der Pyramide verschwinden musste, um zu husten. Ein Glück, dass nicht das ganze Ensemble husten musste. Wenn ich mich recht entsinne, musste ich nur einmal husten und nur ein bisschen vor der Pyramide. Aber wie kann jemand fühlen, was die Vorderseite und was die Rückseite einer Pyramide ist? Nur ein Dämon. Ich habe dies aus dem tibetanischen Totenbuch, einem sehr witzigen Buch, das Ratschläge erteilt, wie man sich in den ersten 49 Tagen nach seinem Tod verhalten soll, wenn die Dämonen kommen. Und natürlich liegt man in dieser Zeit irgendwo völlig sicher. Die Ratschläge sind nicht gedacht, einen vom Husten zu heilen, sondern dagegen etwas viel Schlimmeres einzufangen. Eine ungewollte Inkarnation, selbst wenn man sie verdient. Wenn es das verhindern kann, dann kann es auch einen Husten heilen, selbst wenn du ihn verdienst. Von Herzen dein, Edwin Denby.